Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den September. Ja, der Sommer ist vorbei, die Fundis wurden blockiert, dafür waren die alle brav wählen und generell ist die Welt nicht gerade besser geworden. Doch all den nicht nur meteorologisch trüben Aussichten zum Trotz, haben wir euch wieder ein Stündchen Podcast gebastelt. Ach ja, für alle, die mit ihren Podcatchern durch die Landschaft laufen, um Podcasts zu catchen, das sollte jetzt auch mit unserem funktionieren. Aber genug der Verwirrung, was erwartet euch in der kommenden Stunde? Zuerst ein Interview mit dem SAU, dem Seminar für angewandte Unsicherheit aus Berlin. Die haben nämlich eine Veranstaltungsreihe gemacht über die Bewachungsbemühungen des Staates gegenüber Erwerbslosen. Wir wollten jetzt mal wissen, warum. Dann springen wir über den großen Teich rüber in die USA und schauen uns an, was dort in den Gefängnissen im letzten Monat so los war. Denn auch wenn kaum wer drüber redet, findet dort der größte Gefangenenstreik aller Zeiten statt. Damit zusammenhängend haben wir auch wieder eine bewegte Geschichte, die sich ebenfalls dem Thema Gefängnis widmet. Und zwar wollen wir euch über einen gewaltigen Aufstand informieren, der vor 45 Jahren in einem Knast im Bundesstaat New York passierte. Dazwischen gibt es noch die besten Schlagzeilen aus dem September in unserer bewährten Anti-Neusprech-Version. Und natürlich haben wir wieder die Fortschritte unserer Leidenschaft dokumentiert. Die Ergebnisse dessen hört ihr in unserer Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« Abschließend haben wir dann noch einen Linktipp, welcher euch dabei helfen kann, im Internet nicht auf vermeintliche Wahrheiten reinzufallen. Und sonst haben wir auch wieder etwas GEMA-freie Musik. Und bevor ich den ersten Beitrag anmoderiere, sage ich euch noch, wie ihr uns erreichen könnt. Per E-Mail gerne an aradio-berlin@riser.net. Wenn ihr Twitter nutzt, dann findet ihr uns unter @aradio_berlin und unsere Blogadresse lautet aradio.blogsport.de. Dort gibt's auch alle Links aus den Beiträgen und übrigens auch noch andere Beiträge, zum Beispiel auch in englischer und spanischer Sprache. Jetzt aber. Die Berliner Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit veranstaltete vor einiger Zeit eine Reihe mit dem Titel »Die 1000 Augen des Jobcenters«. Es gab verschiedene Vorträge zu Themen rund um Jobcenter, Sozialsystem und was das Ganze mit Überwachung und Datensammelei zu tun hat. Wir haben die Veranstaltungen zusammen mit dem Seminar für angewandte Unsicherheit aufgezeichnet. Doch wer sind diese Leute überhaupt? Um das herauszufinden, haben wir ein Interview mit ihnen geführt. Ihr habt ja so eine Veranstaltungsreihe gemacht, die 1000 Augen des Jobcenter. Das ist ja ein sehr vielsagender Titel. Vielleicht könnt ihr euch das Seminar für angewandte Unsicherheit, die ihr das gemacht habt, einfach als Gruppe kurz vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Ja, wir sind eine überwachungskritische Gruppe hier aus Berlin. Wir haben uns 2001 gegründet, nach diesen 9-11, beziehungsweise nach diesen Diskussionen um sicherheitspolitische Verschärfung. Wir haben uns an der HU gegründet, also an der Humboldt-Uni, und haben uns aber in den letzten Jahren immer weiter weg aus der Uni bewegt und sind jetzt einfach so eine unabhängige, autonome Gruppe. Wir haben viele so Film- und Veranstaltungsreihen organisiert, immer in Bezug auf Überwachung, aber haben immer verschiedene Themen in den Vordergrund gerückt. Also zum Beispiel haben wir eine Veranstaltungsreihe gemacht zur Gentrifizierung oder zur Kritik der Lebenswissenschaften. Immer genau mit dem Schwerpunkt auf Überwachung und Kontrolle. Die letzte Veranstaltungsreihe war zur Krise 2013. Genau, und jetzt haben wir eben diese Veranstaltungsreihe zu Überwachung und Kontrolle bei den Jobcentern organisiert. Ansonsten haben wir auch Kameraspaziergänge beispielsweise organisiert. Das sind so kritische Stadtführungen, wo wir vor allem über den Zusammenhang von Gentrifizierung, Sicherheitspolitik und Überwachung gesprochen haben. Könnt ihr mir vielleicht was erzählen, wie ihr so über Überwachung denkt? Also schon 2001, als wir uns gegründet haben, gab es verschiedene Gruppen, die sich mit dem Thema Überwachung auseinandergesetzt haben, die allerdings fast ausschließlich aus einem bürgerrechtlichen Spektrum kommen. Unser Interesse war damals noch eine linksradikale Perspektive auf dieses Thema als Ergänzung dazu zu setzen. Das hat sich bei uns in den letzten Jahren immer stärker rauskristallisiert, zu sagen, um Überwachung zu kritisieren, muss in ihrem Kontext gesehen werden. Und der Kontext lautet halt momentan Kapitalismus. Und deswegen ist die Frage, was für eine Rolle spielt die Überwachung im Kapitalismus? Und das sind so Punkte, die uns öfters mal bei anderen Formen von Überwachungskritik fehlen. Dass da immer gesagt wird, das ist nicht gut und es sollte weniger Überwachung geben oder wenn, dann sollte sie anders sein oder anders rechtlich geregelt werden und man sollte mehr auf Datenschutz achten und solche Sachen, aber überhaupt gar nicht thematisiert wird, was für eine Funktion Überwachung in dieser Gesellschaft übernimmt. Daraus ergeben sich dann ganz andere Fragestellungen, die wir an Überwachung stellen können. Wie zum Beispiel die schon erwähnten Kameraspaziergänge, wo die Frage ist, was hat Gentrifizierung eigentlich mit Sicherheitspolitik zu tun? Also welchen Sinn haben verschiedenste sicherheitspolitische Maßnahmen im Zuge von Aufwertung von Stadtteilen, wodurch dann auch nochmal ganz andere Maßnahmen in den Blick kommen, die auch sicherheitspolitisch sind, aber meistens auch in so einem überwachungskritischen Diskurs nicht auftauchen. Also wenn Grünflächen neu gestaltet werden, dass ein bestimmtes Klientel angelockt wird und anderes nicht, was dann wieder das zu verdrängende Klientel, was dann als Sicherheitsrisiko definiert wird. Und solche Mechanismen überhaupt erstmal aufzuzeigen und kritisierbar zu machen, dafür braucht es dann schon einen Blick in den weiteren Umfeld von Überwachung. Und das ist so das, was wir versuchen. In eurer letzten Reihe ging es ja, ihr habt schon gesagt, um Jobcenter, Sozialsystem und Überwachung. Wie seid ihr denn überhaupt auf das Thema aufmerksam geworden? Auf der einen Seite aus eigener Betroffenheit, also aus Erfahrung mit dem Jobcenter und auf der anderen Seite durch die Feststellung eben, dass es bei der Datensammlung Anna Alex, die so Erwerbslosenaktivistin ist, die drückt das immer so aus, dass die größte Datensammlung seit der Volkszählung und ja, mit der Feststellung, dass es super wenig Kritik daran gibt oder Protest oder dass das überhaupt nur ein Thema ist im überwachungskritischen Diskurs, haben wir uns dann einfach die Frage gestellt, warum das so ist und wollten dem so ein bisschen nachgehen und haben dann eben auch die Veranstaltungsreihe immer so ein bisschen an diesen zwei Fragen ausgerichtet. Also zuerst, was gibt es eigentlich für Überwachung und Kontrolle in diesem Jobcenter-System und dann, warum ist das eigentlich so wenig Thema? Also was gibt es da für Strukturen und Mechanismen, dass das so wenig im überwachungskritischen Diskurs oder überhaupt linkspolitischen Diskurs vorkommt? Ihr habt ja dann eine ganze Reihe an Vorträgen und Diskussionsrunden gehabt. Was fandet ihr denn persönlich am interessantesten und was habt ihr selber so für euch mitgenommen aus dieser ganzen Sache? Also ganz subjektiv, ich fand wirklich diese letzte Veranstaltung super interessant. Wir hatten ja 5 Veranstaltungen und die 5. Veranstaltung, da haben verschiedene Aktivistinnen gesprochen zu, was sie konkret machen, welche Strategien sie haben, um insgesamt, also generell gegen das Jobcenter aktiv zu sein und ja, wie da Überwachung thematisiert wird drinne. Und ja, ich würde auch denken, das Interessanteste war tatsächlich die Diskussion, die ja nicht aufgezeichnet wurde und jetzt nicht online nachhörbar ist. Aber ich hatte den Eindruck, trotzdem ist so sehr deutlich geworden, dass es so unterschiedliche Strategien gibt in einer Weise, dass genau die eine Strategie ist, zu sagen, wir setzen auf Selbstorganisierung, also wir organisieren uns selbst als Erwerbslose und bauen Strukturen auf, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Wir sind selbst Expertinnen auf dem Gebiet und können am besten sagen, was wir brauchen und können das am besten selbst umsetzen, unabhängig jetzt von anderen Strukturen, staatlichen Strukturen oder Forderungen an den Staat. Und die andere Strategie oder Perspektive ist zu sagen, man braucht breitere Bündnisse. Und muss auch klare Forderungen stellen an den Staat, bestimmte Gesetze zu ändern. Genau dafür war dann für diese letztere Position war stellvertretend so sanktionsfrei da, die gerade so eine Kampagne gestartet hatten. Inzwischen ist die Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen und das Projekt startet tatsächlich. Die wirklich kritisieren ganz konkret, dass es Sanktionen gibt, ne, über die Erwerbslose gemaßregelt werden und die da auf der einen Seite versuchen zu unterstützen und anwältliche Hilfe organisieren für Betroffene und andererseits eben auch einen politischen Druck aufbauen wollen, dass das gesetzlich geändert wird. ja, stellvertretend für diese, die erstgenannte Strategie der Selbstorganisierung waren Basta da und Anne Seeg, die genau eher jetzt aus historischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte in der Erwerbslosenbewegung berichtet hat. Und ja, das fand ich eine super spannende Diskussion. Also ich fand auch die Veranstaltung mit Anna Biselli nicht uninteressant. Anna Biselli schreibt regelmäßig für Netzpolitik. Und das ist ja genau so ein Organ für Überwachungskritik, wo Themen rund ums Jobcenter eher randständig sind. Anna Biselli schreibt zumindest ab und zu mal was darüber, deswegen hatten wir sie eingeladen und hatten mit ihr nochmal versucht, darüber zu reden, wie man dieses Thema überhaupt unterbringen kann in einem netzpolitischen und überwachungskritischen Kontext. Ich finde es nicht uninteressant, weil sie selbst hätte da überhaupt nichts gegen und das ist eigentlich total naheliegend, das zu machen. Es passiert trotzdem irgendwie nicht. Es gibt wenig Resonanz darauf. Ich hatte das vorher schon mal von einer anderen Person, die in diesen Kreisen unterwegs ist, gehört, dass sich beschwert hat, solange Biometrie sich nur auf Asylbewerber bezieht, hat es keine Sau interessiert. Erst mit dem biometrischen Personalausweis, wo dann auch der Normalbürger davon betroffen ist, wird es auf einmal ein Thema. Die Arten und Weisen, wie Datenbanken über Hartz-IV-EmpfängerInnen angelegt werden, interessiert niemanden. Wenn das Ganze auf die Gesamtbevölkerung ausgedehnt wird im Rahmen von Vorratsdatenspeicherung, dann sagen auf einmal alle, oh, was passiert hier Schreckliches? Dass es wirklich schwierig ist, diese Themen dauerhaft an die Leute zu bringen. 2005 oder 2006 hat die Bundesagentur für Arbeit den Big Brother Award erhalten, was in diesem überwachungskritischen Kontext wirklich eine sehr prominente Platzierung dieses Themas ist. Es war trotzdem nicht sonderlich langfristig ein Thema, also es hat keinen wirklichen Widerhall gefunden. Was heißt, dass man in dieser Beziehung wirklich noch viel arbeiten muss, aber es gibt Leute, die durchaus das Interesse haben, solche Themen dort auch unterzubringen. Ja, und deswegen fand ich diese Veranstaltung auch nochmal ziemlich spannend und hoffe, dass daraus auch noch was folgt. Hoffe auch, dass irgendwie Leute, die da waren, das auch nochmal mitbekommen haben und gesagt haben, okay, lass uns dieses Thema weiter verbreiten, auch in unseren netzpolitischen, überwachungskritischen Kreisen. Dann vielen Dank. Die Aufzeichnungen der einzelnen Veranstaltungen findet ihr in Kürze auf unserem Blog. Wenn ihr mehr über die Gruppe oder die Reihe wissen wollt, dann schaut einfach mal im Internet unter unsicherheit.tk. Jetzt hören wir erstmal Under Your Radar von Ghost Mice vom Album Burning Down, Songs of Anarchist Prisoner Sean Swain. Can't find me. jetzt geht es im folgenden Beitrag um den Gefangenenstreik in den USA, der seit letzten Monat im Gange ist. This is the Portland Police Bureau. Please do not damage private or public property. Seit dem 9. September findet in den Vereinigten Staaten der größte Gefangenenstreik in der Geschichte des Landes statt. Der Streik steht in Bezug zu einem Gefangenenaufstand vor 45 Jahren in Attica, zu welchem ihr in unserem Geschichtsbeitrag in diesem Podcast noch mehr hören werdet. In diesem Beitrag möchten wir euch einen Überblick über den Streikverlauf sowie die Hintergründe zum US-amerikanischen Gefängnis- und Gefangenenarbeitssystem geben. Bisher haben sich Leute in 20 Knästen in 11 Bundesstaaten dem Streik angeschlossen. Weiterhin fanden und finden zahlreiche Solidaritätsdemos und Aktionen in den USA, aber auch darüber hinaus statt. Die Aufnahmen im Hintergrund sind beispielsweise aus Portland. Aber es gab auch Soli-Aktionen aus dem Frauenknast Korydallos in Griechenland, zahlreiche Aktionen in Australien, Serbien, Schweden und auch in Leipzig zogen Leute aus Solidarität vors US-Konsulat. Die zentrale Forderung des Streiks lautet Beendigung der Gefangenensklaverei. Aus antikapitalistischer Sicht passt diese sicherlich in jeden Kontext. Doch in den USA trifft der Slogan auch auf die tatsächliche, formaljuristische Realität. Was das heißen soll, erklärt uns gleich Melvin Ray, welcher selbst in einem Gefängnis in Alabama einsitzt und dort Teil der Free Alabama Movement ist. Diese gehört zu den Initiatoren des Streiks. Das Interview wurde per Skype von unseren Freunden von Submedia TV mit Melvin in seiner Zelle geführt. Wer die Geschichte der USA etwas kennt, wird wissen, dass Anfang 1865 die Sklaverei abgeschafft wurde. So wird einem das zumindest in den meisten Fällen vermittelt. Damals wurde der 13. Verfassungszusatz unter der Regierung Abraham Lincolns ratifiziert. Aber was genau da ratifiziert wurde, ist oft weniger bekannt, denn... Okay, well, a lot of people... Viele Leute sind sich nicht wirklich im Klaren darüber, was der 13. Verfassungszusatz eigentlich aussagt. Viele Leute denken, dass der 13. Zusatz die Sklaverei in diesem Land abgeschafft hat. Aber das ist einfach nur das, was uns erzählt wurde. Und als Nachfahre von ehemaligen Sklaven, es ist uns noch nicht einmal gestattet, das Buch zu lesen, weißt du? Uns wurde nur gesagt, dass es so ist. Und wenn du dann wirklich zurückgehst und den 13. Zusatz liest, dann siehst du, dass er nicht einmal aussagt, dass Sklaverei abgeschafft werden soll. Es sagt vielmehr aus, dass es Ausnahmen innerhalb der Klausel gibt, für Leute, die für Verbrechen verurteilt wurden. Und für uns, wir verstehen es so, dass der einzige Weg, wie du für ein Verbrechen verurteilt werden kannst, derjenige ist, wenn du in das Strafrechtssystem kommst. Somit wurde das Strafrechtssystem zum Verwalter des Sklavereigeschäfts. Und um das in einen Kontext zu stellen, vor dem 13. Zusatz gab es den Sklavenbesitz durch private Bürger. Aber nachdem der 13. Zusatz in diesem Land ratifiziert wurde, wurde die Institution der Sklaverei aus der privaten Hand genommen und unter die Kontrolle des Staates gestellt. Und damit ist das heutige Sklavereisystem das System der Strafvollzugsbehörden. Und das sagt das Gesetz. Also wenn wir sagen, wir wollen das System der Sklaverei beenden, dann verstehen wir das die Industrie. Wir Leute, die im Knast sitzen, wir produzieren jährlich Milliarden von Dollar, wie Firmen wie Walmart, McDonald's, Wendy's, John Deere, Victoria's Secret. Wir betreiben Callcenter für AT&T und Verizon. Wir stellen Brillen, Zahnersatz und all diese vielfältigen Produkte her. Und diese Firmen nutzen diese Sklavenarbeit, die Gefangenenarbeit. Sie finanzieren politische Arbeitskomitees, Politikerinnen. Sie sorgen dafür, dass Leute an der Macht sind, die für Gesetze sorgen, die ihnen den Zugang zu diesem kostenlosen Arbeitsmarkt sichern. Und wenn du dir das ganze System anschaust, verstehst du, dass es insgesamt nichts anderes als ein Geschäft ist. Und es ist ein Geschäft, das auf den gleichen Prinzipien basiert wie die Sklaverei vor dem 13. Zusatz. Außer, dass jetzt andere Leute die Kontrolle haben und der Staat involviert ist. Also der Grund, warum wir sagen, wir wollen Gefängnissklaverei beenden, ist, dass wir die ökonomische Ausbeutung aus den Gefängnissen herausnehmen möchten und sie zu dem machen wollen, wofür sie eigentlich gedacht sind, nämlich Rehabilitation durch Bildung und Vorbereitung auf den gesellschaftlichen Wiedereinstieg und nicht als ein Wirtschaftsfaktor. Sklaverei ist laut US-Verfassung also in Ordnung, solange es sich um StraftäterInnen handelt. Das sollte einem doch schwer aufstoßen, selbst wenn jemand dem bürgerlichen Rechtsverständnis anhaftet. denn in den USA sind mittlerweile fast 1% der Bevölkerung im Knast. 2008 waren es noch über 1%. Ganz aktuelle Zahlen gibt es nicht, aber 2013 waren es noch gut über 2 Millionen Menschen. Einher geht dies mit der Privatisierung von Gefängniseinrichtungen, die eine klare Profitorientierung haben. Das Gefängnis als Geschäftsmodell umfasst aber nicht nur private Besitzer und Investoren. Diese sind nicht die einzigen, die an gefüllten Gefängnissen Interesse haben. Die gesamte US-Wirtschaft und der Staat sind von der quasi kostenlosen Arbeitsreserve, die die Gefangenen ausmachen, abhängig. Sobald du im Gefängnis bist, wirst du zum Eigentum des Staates. Wenn die Stadt oder der Bundesstaat massenweise Leute entlässt, aufgrund von Budgetproblemen, Rezensionen oder was auch immer, müssen diese Jobs ja trotzdem gemacht werden. Und das ist der Punkt, an dem sie auf das Gefängnisarbeitssystem zurückgreifen. Viele Leute, die für den Staat gearbeitet haben und ihren Job verloren haben, wissen nicht, dass ihr Job an einen Gefangenen weitergegeben wurde. Es gibt sogar viele Fabriken, die geschlossen wurden. Die produzieren amerikanische Flaggen, Möbel und sonst was hier in Alabama. Diese Jobs wurden ins Gefängnissystem gebracht. So funktioniert das. Sie nutzen uns als Teil des Budgets. Wir gleichen wortwörtlich Budgetdefizite für den Staat aus. So gesehen hat die Weltwirtschaftskrise auch den Bedarf des US-amerikanischen Staates an Sklavenarbeit im Inland erhöht. Es ist dabei kaum abzustreiten, dass Gefangenenarbeit praktisch nicht entlohnt wird. Falls es einen Lohn gibt, beläuft sich dieser im Schnitt auf 13 US-Cent pro Stunde. In Anbetracht der Preise, die Leute im Knast für zugelassene Produkte zahlen müssen, ist das nichts. Doch dabei arbeiten Gefangene nicht nur in der Produktion von Gütern oder der Bewirtschaftung von Bauernhöfen, sondern müssen in der Regel auch die meiste Arbeit leisten, die für die Aufrechterhaltung ihres Gefängnisses nötig sind, mit Ausnahme der Bürokratie. Und solche Arbeiten werden in der Regel gar nicht entlohnt. And so to that we say fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. We won't stop until all are free. We won't stop until all are free. So viel zu den Hintergründen um die Forderung nach dem Ende der Sklaverei. Was ist bisher bei den Streiks passiert? Wie eingangs erwähnt, waren bis jetzt Gefangene in über 20 Knästen im Arbeits- und oder Hungerstreik. Direkt am 9. September verweigerten alle Insassen im Holman-Gefängnis in Alabama, wo auch Melvin einsitzt, die Arbeit. Somit mussten alle Jobs von den Wärtern gemacht werden. Am gleichen Tag schließen sich Gefangene in zahlreichen Bundesstaaten dem Streik an. In Guantanamo Bay und anderen Knästen treten Insassen in den Hungerstreik. In den Tagen darauf kommt es zu Ausschreitungen in einzelnen Gefängnissen und Repression setzt ein. Dabei werden Gefangene nicht aus ihren Zellen gelassen und einzelne Personen, die als AnführerInnen gesehen werden, werden drangsaliert, in Einzelhaft gesteckt und anderweitig bedroht. Laut maskmagazine.com wurden bis zum 21. September Berichte aus 46 Gefängnissen dokumentiert, die zumindest Störungen im Gefängnisbetrieb in diesem Zeitraum aufwiesen. In 31 davon kommt es zum vollständigen Lockdown, also dem Zellenarrest, und Streiks für mindestens 24 Stunden. Das umfasst über 50.000 Gefangene, wobei die tatsächliche Zahl sicherlich höher liegt, da nicht überall Kommunikationsmöglichkeiten nach draußen vorhanden sind. Am 24. September treten sogar die Wärter des Holman-Gefängnisses in Alabama in den Arbeitsstreik. Am 1. Oktober geben dieselben Wachen gegenüber Gefangenen bekannt, dass sie alle kündigen wollen, was sich am 3. Oktober bestätigt. Dabei sollen sich die Wärter zum Teil solidarisch auf den Gefangenenstreik bezogen haben, zum Teil aber auch aus Angst um die eigene Sicherheit gekündigt haben. Insgesamt kommt es neben Arbeitsniederlegungen und Hungerstreiks auch zu Aufständen, dabei auch zu Schwerverletzten. Derweil gibt es einen erneuten Aufruf zu Solidaritätsaktionen für den Zeitraum vom 15. bis 22. Oktober, wobei das mit dem Datum selbstverständlich nicht so eng gesehen werden muss. Protestformen können auch hierzulande vielfältig sein. Schließlich finden wir viele der Konzerne, die sich an der Gefangenenarbeit in den USA bereichern, auch in unseren Einkaufsstraßen und Zentren. Nicht zu vergessen unsere eigenen Leute, die hierzulande eingekerkert sind. Wer mehr über den Streik erfahren möchte, findet auf unserem Blog einige Links. Das Interview von Submedia könnt ihr im englischen Original in der Sendung It's the End of the World and I Feel Fine vom Stimulator anschauen. Der Name der Episode lautet Burning Down the Plantation und das alles gibt's auf submedia.tv. Den Link gibt's auch bei uns, sowie demnächst die komplette Übersetzung des Gesprächs mit Melvin. Jetzt hören wir nochmal Musik, und zwar das Riots On-Lied von Contra Real vom Album Wassermarsch. Wir hatten damals keine Vorhörkontrolle, kein Wanderkessel mit drei Reinspalier. Wer murmeln konnte, sicher der wollte. Und wo es lang ging, das bestimmten wir. Ja, früher gab's den schwarzen Block, im Viertel hatte jeder Bock gewohnt. Wurde im letzten Haus, da gab es Demos groß und stark. Aktionen gab es jeden Tag im Kampf, und jeder Schutzmann hatte Bullen raus. Wann gibt's mal wieder richtig Riot? Ein Riot, wie er früher einmal war. Ja, mit Barrikaden, Mollys und mit Steinen. Und ich bin rumgeplänkel wie in diesem Jahr. Und was wir da für Straßenschlachten hatten, die Bullen gingen nacheinander ein. Wir waren in der Stadt paar tausend Leute, und Juppies kamen nicht ins Viertel rein. War noch klar, wohin wir wollen, wir wussten, was der Aufwand soll. Die Rebellion klang in jedem Ohr. Was hier wie im Bass genannt, wer's Belfast an der Worte kann. Darum singen alle jetzt mit im Chor. Wann gibt's mal wieder richtig Riot? Ein Riot, wie er früher einmal war. Ja, mit Barrikaden, Mollys und mit Steinen. Und es sind Rumgeplänkel wie in diesem Jahr. Am schlimmsten war die Wende zum Jahrtausend. Die meisten Leute waren nicht mehr zu sehen. Mein Nachbar sagte dann zu mir, wen wundert's, wie soll's auch ohne Stadtguerilla gehen? Damit geht er wohl nicht zu weit, doch bald da kommt eine neue Zeit, und wer von uns denkt da nicht immer dran? Bis dahin glaube ich unbeirrt, dass unsere Bewegung größer wird, nur weil, und diese Frage geht uns alle an. Wann gibt's mal wieder richtig Riot? Ein Riot, wie er früher einmal war. Und es sind Rumgeplänkel wie in diesem Jahr. Wir hatten damals keine Vorkontrollen, kein Wanderkessel mit mehr als bei dir. Vom Moment konnte es nicht jeder, der wollte. Und wo es lang ging, das bestimmten wir. Ja, früher gab's den schwarzen Block, im Viertel hatte jeder Bock gewohnt. Wurde im Besetzen auf. Da gab es Demos, Brot und Schlagaktionen, gab es jeden Tag und Kampf. Schutz und Bullen raus. Wann gibt's mal wieder mit den Riot? Riot! Und Riot, wie er früher einmal war. Was wir nach der Straße standen hatten, die Bullen gingen nacheinander ein. Waren in der Stadt paar tausend Leute, und Juppies kamen nicht ins Viertel rein. Was da wohin der wollte, wusste, was der Aufwand soll. Die Rebellion, die klang in jedem Ort. Was für mir, was gelangt ist, wenn was an der Worte kann, darum sing alle jetzt mit dem Chor. Wann gibt's da wieder mit dem Riot? Ein Riot, wie er früher einmal war. Mit Barrikaden, Mäuse und mit Steinen. Und ich so runde Plänkel wie in diesem Jahr. Am schlimmsten war die Wende zum Jahrtausend. Die meisten Leute waren nicht mehr zu sehen. Mein Nachbar sagte dann zu mir, wen wundert's, wie soll so ohne Stadtgeräte gehen? Da muss geht er wohl nicht zu weit, doch bald kommt eine neue Zeit, und wer von uns denkt da nicht immer ran? Bis dahin glaub ich unbeirrt, dass die Bewegung größer wird, nur wann? Das geht uns alle an. Wann gibt's mal wieder mit den Riot? Ein Riot, wie er früher einmal war. Mit Barrikaden, Mäuse und mit Steinen. Von ich so drum geblecken wie in diesem Jahr. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Jetzt kommen wir zu den ehrlichsten und damit besten Schlagzeilen des Septembers mit unserem Newsflash. Chepe-Film floppt. Unangenehm vorhersehbar, in seiner Unglaubwürdigkeit geradezu dumm, geschmacklos und menschlich enttäuschend. So die verheerenden Kritiken, die der Film Chepe und der kleine braune Maulwurf in der vergangenen Woche kassierte. Ebenso wenig überraschend war daher auch die geringe Zahl der Zuschauer. Einzig ein Dutzend Polizistinnen, einige Anwälte und ein Richter hätten der Vorstellung beigewohnt. Insgesamt hat die über 300 Tage lang dauernde Produktion Millionen über Millionen verschwendet, um am Ende auch die geringsten Erwartungen zu enttäuschen. Regisseur Krasel weist jegliche Schuld von sich und schiebt sie auf die PR-Abteilung, welche versäumt hätte, den Film richtigerweise als Märchen zu vermarkten. Beckenbauer räumt Fehler ein. In der Affäre um Geldwäsche, Veruntreuung und Bestechung rund um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 hat Franz Beckenbauer Fehler eingeräumt. In einer Erklärung gaben seine Anwälte an, er habe an den falschen Ecken gespart. Dabei beziehen sie sich auf die Schweizer Bundesanwaltschaft, welche unweit, in Retrospektive jedoch zu weit, vom Dreiländereck entfernt war. Die Behörden mit Sitz in Bern begrüßen Beckenbauers Reue und gaben bekannt, dass ein Vergleich schon im Gespräch sei. Neues BND-Gesetz schon wieder veraltet. Nachdem die gesetzeswidrigen Arbeitspraktiken des Bundesnachrichtendienstes durch ein neues BND-Gesetz nachträglich legalisiert werden sollten, musste die Novelle nun gestoppt werden. Hintergrund sind die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA. Laut Regierungskreisen müsse erst abgewartet werden, inwieweit sich Anforderungen an den BND ändern könnten. Zwar würde eine erneute, nachträgliche Legalisierung ohnehin früher oder später anfallen, dank der äußerst motivierten Arbeitsweise des Geheimdienstes, doch käme es nun auf ein, zwei Monate auch nicht mehr an. Spätfolgen der IBAN-Umstellung. Die CDU erlitt nun aufgrund der IBAN-Umstellung im Februar diesen Jahres finanzielle Nachteile. So kam es zustande, dass der ehemalige Agent Werner Maus versehentlich Rückzahlungen auf das falsche Konto überwies, nämlich das Spendenkonto der CDU Rheinland-Pfalz. Dies sei leider kein Einzelfall, hieß es aus Parteikreisen, da ähnlich wie Maus auch andere Agenten, die den Regierungen Kohl und Merkel noch einige Zahlungen schuldig sind, das neue Überweisungssystem einfach nicht verstehen würden. Ja, die Herrschaft der Anarchie lässt laut Presse nicht ab. Wir haben für euch natürlich wieder leicht verdaulich zusammengefasst, wo und wann sie gesichtet wurde. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Ja, eines kann nicht fehlen. Unsere allmonatliche Analyse der Fortschritte der Anarchie im Medienwesen. Wir schauten uns die Schlagzeilen und Artikel des letzten Monats an und können euch nun davon berichten. Wir beginnen unsere Rundschau dann auch gleich mit zwei Zeitschriften, aus denen wir eher selten zitieren. Da geht es zunächst um einen Artikel der Schweizerischen Jungfrau-Zeitung unter dem vielversprechenden Titel »Der Spießrutenlauf des vermummten Teufels«. Darin heißt es, ab Sonntagmittag herrscht in Thun eine besondere Form der Retro-Anarchie. Während mit Kanonen und Armbrüsten geschossen wird, hetzt zwischenzeitlich ein Vermummter durch die Stadt, der unbescholtene Thunerinnen und Thuner mit Schweineblasen und einem Stück Holz schlägt. Nun, wie unbescholten die BürgerInnen wirklich sind, lassen wir mal dahingestellt. Spannend ist auf jeden Fall, dass die vermummte Gestalt sich die Kriegswirren mit Kanonen und anderen Waffen zunutze macht, um mit dem bisherigen System abzurechnen. Retro-Anarchie eben. Im Hanf-Journal geht es hingegen um alles oder nichts im Nordosten der Republik. Der Artikel unter dem Titel »Tristesse in MacPom und Berlin« tritt ein Parforce-Ritt an durch die jeweiligen politischen Landschaften, und zwar im Vorfeld der beiden Landtagswahlen. Zu Mecklenburg-Vorpommern heißt es da, auf dem platten Land und in den Plattenbausiedlungen der Städte des nur spärlich besiedelten Bundeslandes wird es hingegen weiter gären im braunen Sumpf. Garant dafür sind auch jene zwei Staatsgewalten, die auf dem rechten Auge blind sind und all die auf dem Kieker haben, die der Kategorie linksversifft zuzuordnen sind. Und dazu zählen auch die Hänflinge, die von der rechtslastigen Polizei und Justiz auch künftig im Auftrag der Landesregierung gnadenlos gejagt werden. Weiter heißt es in dem Artikel zu Berlin und dessen regierenden Bürgermeister Müller, die Chancen stehen nicht schlecht, dass dieser Hanswurst auch die nächsten 5 Jahre so tun wird, als regiere er die Stadt. Dabei ist die Bundeshauptstadt unregierbar. Längst herrscht Anarchie. Jeder macht, was er will. Auch wenn wir fürchten, dass die Berlin zugeschriebene Anarchie eher dem Cannabiskonsum entspringt als der düsteren Realität dieser Stadt, so freuen wir uns doch über diese recht unkonventionelle Sicht auf die Dinge. Um die Anarchie im politischen Betrieb geht es auch in einem Kommentar von Udo Stüßer, den dieser in der Aachener Zeitung veröffentlicht hat. Unter dem klassischen Titel »Herrscht im Rathaus Anarchie« lässt sich der Autor über die, seiner Meinung nach, ungehörigen Zustände in Geilenkirchen aus. Nein, echt, wir erfinden diese Stadtnamen nicht selbst. Jedenfalls führt er im Artikel dann aus, Bürgermeister Georg Schmitz hat sicherlich noch viele Wissenslücken. Er hat zugegeben, dass er noch viel lernen muss. Die Verwaltung hingegen war bislang bestens aufgestellt. Die Mitarbeiter kennen ihr Geschäft. Insider sprechen jetzt schon von Anarchie im Rathaus. Ja, das verspricht ja spannende Entwicklungen auf kommunaler Ebene, wenn die lokalen Angestellten derart subversiv drauf sind. Murray Bookchin wäre ob des kommunalistischen Ansatzes wohl begeistert gewesen. Gänzlich Überraschendes erfahren wir dann im Donaukurier, in dem es um die G8-Schulreform geht. Gleich in der ersten Frage an den ehemaligen Direktor des Scheiner-Gymnasiums in Ingolstadt kann Interviewer Christian Silvester nicht mehr an sich halten. Die bayerischen Gymnasien dürfen völlig frei entscheiden, ob sie ab dem Schuljahr 2018-2019 in 8 oder 9 Jahren zum Abitur führen oder ab einer bestimmten Größe beide Wege anbieten. Völlig frei entscheiden? Was ist denn plötzlich in unser sonst so machtbewusstes bayerisches Kultusministerium gefahren? Das grenzt ja fast an staatlich verordnete Anarchie. Nanu? Staatlich verordnete Anarchie? Ob sich da mal nicht jemand völlig vergaloppiert hat? Aber natürlich ist libertäre Pädagogik doch ein bisschen mehr als nur die Wahl der Jahre zum Abitur. Bayern halt. Wobei, zumindest die herrschenden Kreise im heutigen Bayern, die sicher nicht davor zurückschrecken würden, die Münchner Räterepublik auch ein zweites Mal niederzuschlagen. Bevor wir zur bewegten Geschichte kommen, hören wir Real von Mother Tarika vom Album Rebel Funktion. Understand and appreciate what's about to happen. Saluted, real revolution. Saluting, real revolution, real revolution. Saluting, real revolution, worldwide, world, worldwide, world, worldwide. And it goes a little something like, it's Monday, TV's on and you're home relaxing. Something on the screen is flashing, you suspect your country's run by fascists. Still haven't paid your taxes. Sometimes you wish you put your mouth where your cash is. Stop, rethink your actions. I think we got a problem with fractions. Not enough public outrage and violent backlashing. Tell me, who's got the loot when we starving? Who's got the guns in the squadron? Who's been robbing you while you're stuck at your job and wishing you could just go buck on the sergeant? Officer, I thought free speech was legal, plus I'm only representing the will of the people. More jail bars cause more deep scars. They harassing just cause the pants are sagging. Come on now, come on now. Come on now, come on now, come on now. Virus that made you happen. You're just one of the heads of the dragon. Now back to the question, like why are we giving our leaders our stacks when they go fund wars then come right back? When will we stop this global attack, this international class war? Our shack is small, their gats are tall. Our will is mighty, so their pigs will fall. Nothing left to lose today, back up against the wall. No more hesitation, we won't stop. The same colonizing going on in America has been in progress in Palestine, Syria, Iraq, Nigeria, the Amazon, Bolivia, Nicaragua, Somalia, Libya. All of them resist against plans of imperialistic, sadistic, racist Zionists that look at the land and only see colonies. Yo, somebody follow me. Don't you just wanna throw garbage at the queen? Headlock, Barack, kick Bush in his team. Half the police move crack. Got time to kidnap, assault and track. NASA's watching your every move in case you disturb the fascist government's groove. They said you're in debt, they saved you from terrorist threats. How dare you fret your hand-to-mouth job, you must be a slob. Meanwhile, they cropped up the part where they robbed and killed. Got paid big bills, bailed prisons that yielded profits. Turn your time into an object, traded for feeding. Then taxed your breathing, another nonsense that nationhood's breeding. I'm pleading, when will we stop this bleeding? Turtle Island needs freeing, y'all. Saluting, real revolution. Saluting, real revolution. Saluting. Saluting. Many lies put up for stakes, set my whole race free. Set my whole race free. Set my whole race free. Vor 45 Jahren, am 9. September 1971 und in den Folgetagen, waren Reporterinnen vermutlich auch mit einem großen Informationschaos konfrontiert. Auf den bedeutenden Aufstand in einem Knast in den USA bezieht sich der diesjährige Gefangenstreik, in dem er ebenfalls am 9. September begann. Welche Informationen im Rahmen einer Knastrevolte an die Öffentlichkeit gelangen sollen, ist natürlich je nach Personenkreis sehr unterschiedlich. Noch heute sind Akten mit Details über die behördlichen Informations- und Befehlsketten unter Verschluss. Unsere bewegende Geschichte zum Gefängnisaufstand in Attica am 9. September 1971 basiert auf Materialien, die die Gruppe Against Repression Against Prisons Berlin im September 2011 zusammengestellt hat, den Videos Attica is All of Us von Freedom Archives und Attica von Deep Dish TV. Für Informationen danken wir auch unseren Freundinnen vom Ex-Workers-Kollektiv und Ben Turk. Achtung, in dem Beitrag werden Folterungen und Demütigungen beschrieben. Weiter geht's dann in 10 Minuten mit unserem Sendungsabspann. Vor 45 Jahren. Knastaufstand in Attica. We are men! We are not beasts and we do not intend to be beaten or driven as... Wir sind Menschen, wir sind keine Bestien und wir wünschen auch nicht, wie solche geschlagen oder gejagt zu werden. Die gesamte Gefängnisbevölkerung hat sich auf den Weg gemacht, die skrupellose Brutalität und die Missachtung der Lebenden, der Gefangenen hier und in den gesamten Vereinigten Staaten für immer zu verändern. Am 9. September 1971 entschlossen über 1200 Gefangene, sich an einem Gefängnisaufstand zu beteiligen. In einer Zeit, in der Proteste gegen den Krieg in Vietnam und die Bewegung für Rechte von Gefangenen stark war, war der Auslöser für die Rebellion die Ermordung des schwarzen Aktivisten George Jackson im California State Prison am 21. August 1971. Als Protest stellten sich die Gefangenen am nächsten Morgen beim Frühstück in zwei Reihen auf. Alle trugen schwarze Armbinden und machten einen Hungerstreik. Der Black Panther Albert Howard war während des Aufstands als Beobachter in Attica und berichtet später: Die Gefangenen hatten den Knastbehörden eine Liste mit Forderungen übergeben und sie forderten bürgerliche Beobachter. Die Beobachtergruppe sollte aus Vertretern der Regierung, mehreren Zeitungen, den Young Lords, Black Muslims, der Black Panther Party und anderer gesellschaftlicher Gruppen bestehen. Bobby, sein Pfarrer Van Tyler, ich und einige andere Panther fuhren nach Attica, 40 Meilen westlich von Buffalo, New York. Während die Gefangenen Attica unter ihrer Kontrolle hatten, wurden in den 4 Tagen Gruppen gebildet, die für die Besorgung von Essen, für die Bewachung und den Schutz der Geiseln verantwortlich war. Die Beobachtergruppe sollte die Geschehnisse nicht nur beobachten, sie wurde von den Gefangenen gewählt, um mit den Mediatoren und dem Bevollmächtigten für Gefängnisse des Staates New York, Russell G. Oswald, Gespräche zu führen. Albert Howard schreibt weiter: Während der viertägigen angespannten Verhandlungen wurde das Beobachterteam einschließlich uns, der BPP, als Verbindung zwischen Oswald und den Insassen zugelassen. Oswald hatte eine Liste von 28 Reformen, von denen er sagte, er sei bereit, diese zu gewähren. Er stimmte den meisten Forderungen der Gefangenen zu. Außer der sofortigen Entlassung von Attica-Superintendent Vincent R. Mancusi und der Forderung nach Amnestie. Als es dunkel wurde, genehmigten die Gefangenen den Mitgliedern der BPP und einigen Reportern, in den Sperrbezirk des Zellblocks D zu kommen. Dieser führte auf den Hof, wo sich die Gefangenen-Kommandozentrale befand und wo die Geiseln waren. Der Hof war überfüllt. Rund um den Hof herum brannte an verschiedenen Stellen Feuer. Dort saßen um einige der Feuer Angestellte des Knasts. Man kann sie Geiseln nennen, wenn man will. Die meisten hatten Knastkleidung an. Man konnte erkennen, dass sie die Geiseln waren, da die meisten von ihnen weiß waren. Sie waren verschmutzt und sahen sehr traurig aus, aber sie waren unverletzt. Du konntest ihnen ihre Hoffnung ansehen, dass alles bald vorbei sei und sie es überleben würden. Die Anführer der Revolte bzw. das Komitee hatten eine Art Kommandostand im Hof aufgebaut, mit Tischen und Stühlen, Licht und einem PA-System. Als bekannt wurde, dass Bobby Seale und eine Delegation der Black Panther Party da waren, brach der ganze Hof in Applaus und Schreie der Anerkennung aus. In Anwesenheit von BPP und Presse wiederholten die Sprecher der Gefangenen ihre Forderungen. Bobby Seale sagte ihnen, dass er erst mit Huey P. Newton, dem Verteidigungsminister der BPP, reden muss, bevor er eine Zusage macht und ihre Forderungen unterstützt. Huey stimmte unserer Meinung zu, dass auch wenn zurzeit nur wenig getan werden könne, die Black Panther Party solidarisch mit den Gefangenen sei und sie in jeder nur erdenklichen Weise unterstützen werde. Am 13. September 1971 wurde der Gefängnisaufstand vom Staat New York brutal und blutig niedergeschlagen. Über 500 State Troopers stürmten bewaffnet mit Schrotflinten, Gewehren, Pistolen und Knüppeln den besetzten Block D des Attica-Gefängnisses, der vorher mit Tränengasgranaten aus Helikoptern beschossen wurde. I'm seeing the ground is like literally moving around. The ground was moving from bullets. Nachdem das Rumgeballere zu Ende war, lagen 10 Geiseln und 29 Gefangene tot oder sterbend im Hof. 400 Schuss Munition wurden abgefeuert. 4 Geiseln und 85 Gefangene erlitten Schussverletzungen. Erst wurde berichtet, dass mehrere Geiseln durch messerschwingende Häftlinge starben. Durch die Berichte der Gerichtsmedizin am nächsten Tag kam heraus, dass alle Geiseln und Gefangene durch Schussverletzungen gestorben waren. Bei den Gefangenen wurden keine Schusswaffen gefunden. Frank Big Black Smith, ein Attica-Überlebender, berichtet: Es war sehr, sehr barbarisch, weißt du. Sehr, sehr grausam. Sie rissen uns unsere Kleidung vom Körper. Wir mussten nackt auf dem Boden kriechen, als wären wir Tiere. Und sie schnappten mich. Sie legten mich auf einen Tisch und schlugen mir in die Hoden. Sie verbrannten mich mit Zigaretten und ließen heiße Sachen auf mich fallen. And I was put on a table, nude. My body, at present, have cigar burns, cigarette burns, all over. O-Ton Big Black Smith in einem Interview. My testicles at times bother me now from cigarette butts, sticks, rifles. Sie legten einen Football unter mein Kinn und sagten mir, dass sie mich töten würden, sollte der Ball herunterfallen. Und ich war davon überzeugt, nachdem ich gesehen hatte, dass so viele Menschen ohne jeden Grund erschossen wurden, dass sie dies wirklich tun würden. Sie stellten sich im Flur zum Spießrutenlauf auf, zerbrachen Glas und streuten dieses in den Flur. Und dann mussten die Leute Spießruten laufen. Da standen dann Polizisten auf jeder Seite mit ihren Schlagstöcken, die sie Niggersticks nannten, und schlugen auf die Menschen ein. Es tut wirklich weh. Du siehst einen Menschen, der einen anderen Menschen auf so eine Weise behandelt, und das tut mir weh. Nigger, Black Power, huh? Black Power, huh? That's all was said to me while I was in that room. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Ich hätte nie gedacht, dass sie so viele wie Tiere behandeln werden. Und die Art und Weise, wie sie mich behandelten, wie sie mich verprügelten, und nachdem sie mich vom Tisch nahmen, musste ich Spießruten laufen, und die Art und Weise, wie sie mir das Handgelenk brachen, über meinen Kopf. Sie brachten mich ins Krankenhaus, warfen mich dort auf den Boden, spielten mit ihren Schrotflinten an mir rum. hielten sie mir ins Gesicht und setzten den Lauf der Schrotflinte über die Augen und sagten mir, Nigger, wir werden dich töten. Würde ich es wieder tun? Ich würde es an jedem Tag wieder tun. Ich würde es wieder tun, denn ich habe nicht den Luxus, es nicht wieder zu tun. Ich lebe in der South Bronx. Auszug eines Interviews aus dem Jahr 1991 mit Akil Al-Jundi, einem der Attica Brothers. Ich kam aus der Karibik in die USA und ich habe in New York gelebt, seit ich hierher kam. Ich lebe in einer Community, in der es eine Zeit gab, da wollten die Menschen gar nicht über die South Bronx reden. Wenn ich mich nicht irre, war es etwa um 1967, dass die Leute anfingen, die South Bronx zu beachten. Ich bin bei den Bemühungen und den Kämpfen, die die Menschen führen, um ihr Leben täglich zu bewältigen, dabei. Und es ist die Art und Weise des Lebens an Orten wie der South Bronx, die mich dazu brachten, mich an den revolutionären Kämpfen hier in der Stadt und landesweit zu beteiligen und zu versuchen, internationale Verbindungen herzustellen. Bin ich stolz darauf, dass ich an der Attica Rebellion beteiligt war? Ich bin stolz darauf, daran beteiligt gewesen zu sein, weil ich denke, dass es ein bedeutsames historisches Ereignis war. Ich wage sogar zu behaupten, es war eines der wichtigsten Ereignisse im 20. Jahrhundert. Ich bin definitiv stolz darauf, dabei gewesen zu sein. Und es glücklicherweise überlebt zu haben, um mit anderen Menschen die Erfahrungen zu teilen, die wir dort gemacht haben. Vieles, was ich heute mache, mache ich auch wegen Attica. Denn eines weiß ich sicher, obwohl die Rebellion durch das Massaker 1971 formal gesehen endete, ist sie nicht vorbei. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und darum versuche ich, auf diesem Weg zu bleiben. Denn wir müssen imstande sein, aus Attica zu lernen und die Lehren, die wir daraus ziehen, auf einer täglichen Basis anzuwenden. All power to the people. Zu den aus Attica gezogenen Lehren zählt vermutlich Solidarität und Zusammenhalt zu üben. Auch wenn uns auf den ersten Blick unterschiedliche Lebenserfahrungen, verschiedene erlernte Verhaltensweisen oder Gefängnismauern trennen. Der Machtapparat, an den wir zwangsläufig anecken, wenn wir uns beginnen, frei zu bewegen, ist einfach immer noch viel zu groß. Die Mauern müssen weiter eingerissen werden, damit wir uns nicht weiter verarschen lassen und Methoden wie in den 70er Jahren in den USA, zum Beispiel das Counterintelligence Program, kurz COINTELPRO, bei dem systematisch Leute aufgrund falscher Beweise hinter Gitter gebracht und sogar zum Tode verurteilt oder einfach ermordet wurden, verhindert werden. Auch bei Knastaufständen nach 1971 haben sich Gefangene dazu entschieden, faule Deals mit den staatlichen Eliten einzugehen, Mitgefangene zu verpfeifen oder falsch zu beschuldigen. Zum Beispiel Ostern 1993 in Lucasville. Dort verloren 9 Gefangene und ein Gefängnisbeamter ihr Leben. Beteiligte sehen ein großes Problem darin, dass es kaum Unterstützung von außerhalb der Mauern gab, sodass staatliche Stellen erst zu Verhandlungen bereit waren, nachdem der Gefängnisbeamte ermordet wurde. Auch die Konsequenzen des Mordes wurden öffentlich kaum verfolgt und so konnten 5 Gefangene zum Tode verurteilt werden. Im Staatsgefängnis von New Mexico in Santa Fe haben im Laufe seines gut 130-jährigen Bestehens viele und sehr gewaltvolle Aufstände ihre Spuren hinterlassen. Trotz brutalem Vorgehen, auch auf Seiten der Gefangenen, die bei einem Aufstand Ende der 1990er Jahre auch Mitgefangene, die vermutlich Spitzel waren, umbrachten, wurden keine schwerwiegenden Strafen verhängt, da anerkannt wurde, dass Korruption und schlechte Organisation des Gefängnisses die Hauptursache für die Gewaltausbrüche darstellten. Dies war sicherlich auch auf die starke Unterstützung von draußen zurückzuführen. In den letzten Jahren wird in den USA vermehrt daran gearbeitet, die Widerstände in den Knästen zu vereinen. So können Arbeits- und Hungerstreiks gut geplant, mit stabiler Kommunikation nach draußen stattfinden und in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, auch wenn sich die etablierten Medien zum größten Teil immer noch nicht dazu genötigt fühlen, über sie zu berichten. Zum musikalischen Abschluss des Podcasts gibt es jetzt nochmal einen Song vom Album Burning Down. Diesmal Dead Kids von Moon Bandits. economy, half a million dead kids, the cost of oil, buried in Iraqi soil, while vultures dine on Palestine, yeah. Kurz vor Ende noch ein Linktipp für euch, welcher euch vielleicht dabei helfen kann, die ein oder andere nervige Diskussion frühzeitig zu beenden, wenn euch Leute mit fadenscheinigen Internetbeweisen davon überzeugen wollen, dass alles von denen da oben gesteuert ist oder ähnlichem Quatsch. Wie so viele andere Menschen auch, habe ich oft das dringende Bedürfnis, bei Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade im Internet ist das ja eine Aufgabe, die einen schnell verwirren kann. Welche von den Nachrichten auf Twitter, Facebook oder dem Lieblingsblog ist denn jetzt wahr und welche nicht? Vor allem für international vernetzte und interessierte Personen ist es oft schwer, eine bestimmte Information als wahr oder falsch einzuschätzen. Eine Hilfe soll dabei die Seite verificationhandbook.com bieten. Dort finden sich zahlreiche Hinweise, wie ihr Informationen in einer digitalen Umgebung auf Herz und Nieren prüfen könnt. Es gibt dort auch ein spannendes E-Book, das diverse Methoden zur Verifizierung von Nachrichten an Beispielen erklärt. Die Seite gibt es leider nicht auf Deutsch, dafür aber in Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch, Türkisch und einigen anderen Sprachen. Und das war's für diesen Monat. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ihr uns was mitteilen wollt, dann schreibt uns an aradio-berlin@riseup.net oder über Twitter an den Account @aradio_berlin. Unseren Blog mit allen Links aus den Beiträgen, weiteren Beiträgen Unten im oldschooligen Kontaktformular findet ihr unter aradio.blogsport.de. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit.